gestalten, um die Erinnerung an dich in Wolke wach zu halten. Schiff hoch 88 ist der Name unserer Gruppe. Wir schmucken diesem Judenstaat ganz heftig in die Suppe. Schiff und Hagenstiefel und Bomberjacke und verprügeln alle Lesern, Juden und Kanacken. Jeder Part hat nur recht Bock gehört, danach die Judenbude an der Ecke zerstört. Angesang der Kohlrabi in ganz letzterer Stelle. Sieht ihr einen Untermensch, will er ihn auf der Stelle. Synagoge an der Orgel, Heidner komme, Satanist, der nebenbei der Kommandant vom Kinderlager ist. Schule von Zion Kali, Trommel, Fiedel und Gesang. Seine Träume hängt er alle Juden an den Strang. Von Schiff hoch, entgift das mit die Schüsse. Und war dein Vorfahr Jude, stehst du auf unserer Liste. Hast du keinen Arier-Nachweis, bist du arschgefickt. Von Schiff hoch dich dann sofort ins Arbeitslager schicken. Mich.